Wir hatten uns von allem Anfang an mit unserem Status als Immigranten abgefunden. Überall bestenfalls eben geduldet. In Prag damals und später in Paris. Dass ich dann nach England hatte kommen können im Spätjahr 1938, das war ja Glückssache gewesen. Man bekam eine Arbeitsgenehmigung und ich konnte wieder schreiben und das war wichtig. Auch für das eigene Lebensgefühl. Aber wirklich zur Meinungsbildung beizutragen, das war unmöglich. Auch unter den Gesinnungsgenossen waren wir ja im Grunde genommen nur die Schwarzseher und Querulanten. Was wir zu sagen hatten, wollte ja kein Einheimischer in Prag oder Paris oder London wissen. Die berühmte mahnende Stimme haben wir alle nur im engsten Kreis erhoben und das hieß ja auch absolut folgenlos. Daran sind ja schon früh genug welche kaputt gegangen. Tucholsky hat ja schon 1935 Schluss gemacht.